Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 85 des Gabelbissen Podcast. Ja, die heutige Folge ist in gewisser Hinsicht eine speziellere Folge. Man, es ist eine klassische Gabelbissen-Folge. Wir beschäftigen uns natürlich wieder mit einem österreichischen Gericht, aber die Folge ist, wie soll man sagen, in gewisser Weise ein kleiner Puzzlestein von einem größeren Puzzle. Das ja, klingt ein bisschen komisch. Kurz zur Erklärung, was da jetzt eigentlich geht. Und zwar habe ich das Thema der heutigen Folge nämlich für ein spezielles Projekt ausgesucht, nämlich für den Podcast-Eintopf. Das Ganze kann man vergleichen mit einem sogenannten Blog-Event. Das heißt, in unserem Fall jetzt mehrere Podcaster produzieren zu einem Thema, Eintopf in diesem Fall, jeder zu seinem Projekt passend, also in meinem Fall der Gabelbissen, eine Folge zum Thema Eintopf. Ein paar Folgen gibt schon. Da haben wir zum Beispiel den Daniel vom Brombeerfalter Podcast. Ihr könnt euch sicherlich erinnern, den habe ich schon ein paar Mal empfohlen. Der hat eine Folge veröffentlicht, aber ich muss mich korrigieren, der hat es nicht unter dem Brombeerfalter gemacht, sondern bei seinem Radfahr-Podcast 4812. Ich verlinke euch das Ganze dann natürlich in den Shownotes, die Link zu den bereits bestehenden Folgen. Und da hat er, passend zu seinem Radl-Podcast, das Rad-Tatui gemacht. Auch der Hobbykoch, der Kai, hat bei seinem Hobbykoch-Podcast schon eine Folge produziert und der hat dafür eine wunderbare Minestrone für uns gekocht. Auch den Link werdet ihr dann in den Shownotes zur aktuellen Folge des Gabelbissen finden. Auch andere Projekte, also andere Podcasts werden sich am Eintopf beteiligen. Da sind aber auch die Folgen ausstehend, werden aber demnächst nachgereicht. Ich werde euch dann, wenn es neue Folgen zu der Thematik gibt, die entsprechenden Links immer auf die Website des Gabelbissen setzen. Und was ich bis jetzt so in den Internetdokumenten gelesen habe, da kommt so einiges Spannendes noch auf uns zu. Ja, und am Ende nachher, wenn das Ganze, alle Folgen draußen sind, da gibt es dann eine moderierte Show quasi, sprich eine ziemlich lange Podcast-Episode, wo einer mehr oder weniger alles moderiert und die einzelnen Podcasts abspielt. Wie und wie das denn in Summe aussehen wird, kann ich euch aber noch nicht sagen. Auf alle Fälle, sobald die Folge dann auch draußen ist, gibt es natürlich auch einen Link hier im Gabelbissen. Ich habe lange überlegt, was ich für das Thema machen könnte. Mein erster Gedanke war, da gibt es noch einen super alten Eintopf in Österreich, das Richard. Tja, aber da habe ich ja schon eine Folge drüber gemacht. Die langjährigen Hörerinnen und Hörer wissen es. Das war im Gabelbissen Nummer 9. Da habe ich das Richard erklärt. Wer das jetzt nicht kennt, am besten die Folge nachhören. Den Link dazu gibt es auch in den Shownotes. Aber danach ist mir ein traditionelles Wiener Gericht eingefallen, nämlich das Tellerfleisch. Und das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Ja, grob gesagt, das Tellerfleisch ist mehr oder weniger die einfache Variante des Siedefleisch, sprich vom Tafelspitz. Wobei einfach jetzt sich nicht darauf bezieht, dass die Zubereitung einfacher ist, sondern das Gericht an sich ist einfacher, bürgerlicher gehalten. Das war nicht, was der Kaiser gegessen hat seinerzeit, sondern ich sage mal, das normale Volk hat das gegessen. Traditionell nimmt man für Tellerfleisch übrigens das klassische Suppenfleisch. Da gibt es verschiedenste Stücke, die als Suppenfleisch deklariert werden. Die haben aber einen Nachteil. Es ist nicht so ein feines Fleisch. Das hat ziemlich viele Sehnen, Bindegewebe, teilweise auch leichte Knochenstücke noch drinnen und so einiges mehr. Und das ist ja nicht so schön zu essen. Man, klar, es ist, wenn man es kauft, günstiger, als wenn ich jetzt einen Tafelspitz nehme. Aber es ist halt nicht so schön zu essen. Doch, es gibt nicht nur Nachteile, es gibt ja auch Vorteile, weil es kann nicht nur was mit Nachteilen geben, klar, oder? Dafür hat das Suppenfleisch einen Vorteil, wenn ich daraus eine Suppe mache, das gibt extrem viel Geschmack ab und ich habe eine wirklich super kräftige Suppe. Das erreiche ich halt mit dem Suppenfleisch. Und wie gesagt, man kann es natürlich essen, ist es halt nicht so schön, weil wenn ein kleines Knochenstück drinnen ist, muss man das rausschneiden. dieses Galertartige von Bindegewebe mag nicht jeder unbedingt haben. Sehnen ist auch nicht jedermanns oder jeder Frau's Sache, etc. etc. Aber an sich ist Suppenfleisch meines Erachtens unbedenklich zu essen. Ist auch vom Geschmack, finde ich, eigentlich ganz gut. Man kann natürlich auch andere Fleischstücke des Rinds verwenden. Findet man eigentlich heutzutage bei den diversen Lokalen und Rezepten eigentlich immer wieder, dass da andere Stücke genommen werden. Da findet zum Beispiel jetzt das magere Maisel Verwendung, der Hüferlspitz, das Schulterscherzel, das weiße Scherzel und noch so einige andere. Was man aber nie findet, ist der Tafelspitz, der bleibt immer als eigenständiges Gericht da. Manche Lokale übrigens machen es auch so, die geben ein Potpourri an Rinderstücken hinein, sprich ein bisschen was von da, ein bisschen was von dort, etc. etc. Ist, finde ich, auch nicht schlecht. Da hat man vor jedem schönen Gusto-Stückel, das das Rind mal zu bieten hat, was dabei. Ja, in vielen Lokalen oder in einigen wird bei diesem Gericht übrigens auch mal ein Schwarzbrot dazugereicht oder man muss das extra noch anfordern, aber bei manchen wird es dazu gereicht. Das hat nämlich einen Sinn. Das dient dafür, dass man das Knochenmark aufstreichen kann. Ich habe bis jetzt noch nie Brot bekommen, beziehungsweise habe auch noch nie gesagt, ich möchte es haben, weil ja irgendwie für mich ist Knochenmark auf Brot aufstreichen jetzt nicht so appetitlich. Soll angeblich gut schmecken. Angeblich. Mein Fall, ja, sorry, das ist es nicht. Man, vielleicht, weiß nicht, habt ihr das schon mal probiert? Falls ja, würde mich echt interessieren, eure Erfahrung damit ist, wie das schmeckt, ob das herzhaft ist, ob das so komisch auf der Zunge ist. Würde mich mal interessieren, wie eure Erfahrungen damit sind und ja, schreibt bitte einen Kommentar zum Beitrag der aktuellen Folge auf gabelbissen.at. Aber der eigentliche Grund ist jetzt nicht, dass man das Innere vom Markknochen isst, warum die da reinkommen. Der Grund dafür ist, wenn man die Knochen mitkocht, macht das die Suppe noch aromatischer. Es ist wieder ein bisschen fettreicher, sprich die Rindsuppen ist dadurch um einiges gehaltvoller. Was auch noch sehr wichtig ist beim Tellerfleisch, beim Altwiener Tellerfleisch, sind die Nudeln. Hierbei nimmt man traditionell die klassischen Fadennudeln oder wie man bei uns auch sagt, einfach Suppennudeln. Es sind kleine, dünne Nudeln. Man könnte sagen, es sind quasi Nanospaghetti. Also wirklich kleine, dünne Nudeln, die relativ schnell gekocht sind. Die wird standardmäßig genommen, aber manchen Lokal weicht auch ein bisschen ab und die verwenden dann zum Beispiel Stern- oder auch Buchstabennudeln, wenn es für Kinder ist. Aber das hat man dann doch eher ziemlich selten. Ja, jetzt habe ich euch mal grob erzählt, was das Tellerfleisch ist. Ich würde mal sagen, wir machen noch einen kleinen historischen Exkurs und widmen uns mal dem Thema Eintopf. Wieso habe ich gerade dieses Gericht zum Thema Eintopf ausgesucht? Vermutlich werden viele von euch sich unter Eintopf etwas ganz anderes vorstellen, weil das, was ich gesagt habe, das Tellerfleisch ist ja eigentlich eine Suppe mit Essen drin, die jetzt aber sehr sättigend ist, muss man auch dazu sagen, weil ist ja viel Fleisch drin, viele Nudeln. Aber unter Eintopf verstehen viele eigentlich ein Gericht, das eher ein schweres Essen ist, aber einen höheren Flüssigkeitsanteil hat und die Flüssigkeit jetzt nicht so wie klare Suppe ist, sondern ja so ein bisschen cremig, würde ich sagen. Ist auch richtig, passt auch zum Eintopf. Aber eigentlich, ein Eintopf ist jedes Gericht, das ich in einem einzigen Topf koche, sprich, wo ich alles in einem Topf koche, das Fleisch, in unserem Fall das Fleisch, das Gemüse, die Nudeln etc., das ist ein Eintopf. Das hat nichts jetzt mit der Konsistenz der Sauce zu tun etc. Da geht es wirklich nur darum, dass ich alles in einem Topf zubereite. Diese Art der Zubereitung ist den Menschen eigentlich schon wirklich sehr, sehr lange bekannt. De facto kennt diese Art der Zubereitung wirklich jede Kultur auf der ganzen Welt. Funde belegen zum Beispiel, dass die Römer das gemacht haben. Die haben so breiige Gerichte daraus gemacht. Das hat man zum Beispiel den Gladiatoren gegeben, das sollte ihnen Kraft geben. Man findet es aber auch Übersee bei Funden der First Nations auf dem Gebiet des heutigen Kanada oder den USA. Die haben auch spezielle Maisgerichte vor allem gemacht und das alles in einem Topf zubereitet. In Österreich wäre einer der ältesten Vertreter, ich habe es vorher schon erwähnt, das Richard. Das geht übrigens auf die Hallstattzeit zurück. Also Hallstattzeit ist ja auch schon ewig her, das ist schon ganz, ganz lange her. Also auch altes Gericht. Ja, und im arabischen und asiatischen Raum, da hat man diese Eintopf-Thematik fast ein bisschen mehr perfektioniert als bei uns. Da hat man sogenanntes mehrstöckiges Kochen in einem einzigen Topf erfunden, mehr oder weniger. Ihr kennt sicherlich von diversen asiatischen Restaurants oder China-Restaurants diese Bambusdämpfer. Das sind diese Bambuskörbchen, die man übereinander stapelt und auf einem Topf setzt. Das zählt übrigens auch zu den Eintöpfen, weil eben das ist es, was man da erfunden hat. Und auch die Araber kennen da zwar nicht das Bambus und die verwenden, was ich weiß, eher Metall oder haben damals Metall- und Tonsachen verwendet, haben auch etwas in der Art erfunden. Man sieht, das Ganze kennt man schon lang, aber den Begriff Eintopf, und das habe ich selbst nicht gewusst, weil ich war immer der Meinung, okay, ist was Altes, kennt man lang. Den Begriff gibt es eigentlich erst seit den frühen 1930er Jahren. Und da habe ich nämlich nachgelesen, das Wort wurde erstmalig erst im Duden des Jahres 1934 aufgenommen. Davor war es de facto in der deutschen Sprache nicht offiziell präsent, sage ich jetzt einmal. Teilweise findet man es schon in alten Schriften, in alten Kochbüchern, aber es war kein offizielles deutsches Wort. Das war es erst ab 1934. Zum Beispiel googeln, wie wir ja wissen, ist ja auch ein mittlerweile offiziell deutsches Wort, denn es gibt es ja auch seit einigen Jahren im Duden. In den 30er Jahren hat übrigens auch der Eintopf eine Art Hochblüte, sagen wir mal so, dann wieder miterlebt. Da war das sehr beliebt. Da hat unter anderem, ja, muss man sagen, hat auch das, die NS-Propaganda hatte ein wenig damit zu tun, und zwar hat die das mehr oder weniger als das deutsche Gericht oder das deutsche Essen propagiert. Ja, hat man sicher gemacht. Ich persönlich glaube eher, dass man den Eintopf gerade zu der Zeit gemacht hat, weil ja, man hatte nicht so viel zu Kriegszeiten und ja, da, was man hatte, hat man einen Topf geschmissen und was draus gekocht. Kann mich aber auch täuschen, vielleicht ist wirklich das andere, was ich so gelesen habe, auch richtig. Man, es wird sicherlich ein gewisser Funken an Wahrheit dahinter stecken. Ja, mit der Zeit aber wurde der Eintopf dann immer mehr belächelt. Das, ja, war nicht mehr das, was man so gegessen hat. Das war so, ja, klassisches, schweres Winteressen. Das wollte man einfach nicht mehr. Naja, und mittlerweile erlebt er aber wieder so eine Art Renaissance, würde ich sagen. Nur, jetzt heißt das Ganze nicht mehr Eintopf. Wenn man so ein Kochbuch jetzt haben möchte, dann kauft man sich ein One-Pot-Kochbuch. Also im Endeffekt das Wort Eintopf einfach ins Englische übersetzt. Und siehe da, auf einmal ist es total trendy und schick, dass man wieder alles in einem Topf kocht. Es hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Man macht jetzt andere Gerichte in einem Topf, aber im Grunde ist das Ganze nichts Neues. Das kennen wir schon seit Ewigkeiten. Nur es war halt dann nicht mehr so schick wie jetzt. Teilweise werden halt jetzt, wie ich bereits erwähnt habe, Gerichte in nur einem Topf gemacht, wo man vor kurzem gesagt hat, das ist undenkbar. Zum Beispiel Pasta, Spaghetti. Das habe ich selber auch schon mal ausprobiert, muss ich sagen, nämlich nach einem Rezept einer österreichischen Foodbloggerin. Aber ich muss ehrlich gestehen, mein Fall war es nicht so ganz. Mir war das Ganze im Endeffekt viel zu matschig. Das Problem war, man musste das relativ lange kochen, man musste die Nudeln schon von Anfang an reingeben und die haben einfach extrem viel Flüssigkeit gezogen. Ja, wenn ich sowas mache, würde ich sagen, ich bleibe lieber beim klassischen Eintopf und darum würde ich sagen, komm auch zum Rezept und da stelle ich euch jetzt so einen klassischen Eintopf vor. Und zwar machen wir ein Altwiener Tellerfleisch und da benötigen wir für 4 Portionen 700 Gramm Rindfleisch. Da habe ich in diesem Fall das magere Maisel genommen. Ihr könnt aber auch gerne, wenn ihr wollt, ein Suppenfleisch nehmen. Oder was euch sonst halt so zum Sieden beliebt. Das ist dann eurem Geschmack überlassen. Weiters benötigen wir so circa 200 Gramm Markknochen, 2 bis 3 Packungen Suppengemüse. Das kommt halt ganz darauf an, wie groß die sind. Wenn ihr viel Gemüse wollt, auf alle Fälle 3 Packungen nehmen. Wenn es nicht so gemüsig sein soll, reichen auch 2 aus. Ich habe so circa 3 Packungen genommen, weil ich gerne ein bisschen mehr Gemüse drinnen wollte. Und weiters benötigen wir noch 200 Gramm Fadennudeln, Salz, Wasser und geschmacksneutrales Öl. Da empfehle ich immer wieder gerne das Rapsöl. Auf der einen Seite, weil man es hoch erhitzen kann, auf der anderen Seite, weil es doch geschmacksneutral ist. Und dritten Vorteil hat es auch noch, es hat nicht so einen typischen Geruch, wenn Öl heiß wird. Das ist relativ auch geruchsneutral und das muss ich sagen, gefällt mir beim Rapsöl besonders gut. Zunächst einmal müssen wir etwas Öl in einen großen Topf geben und den dann mal erhitzen. Dann geben wir die Markknochen hinein und braten die von beiden Seiten an. Mit beiden Seiten meine ich natürlich jene Seiten, wo geschnitten wurde, nicht die, wo der Knochen ist, sondern da, wo das Mark mehr oder weniger zu sehen ist. Und das würde ich übrigens so lange anbraten, bis das Mark ganz eine leichte bräunliche Färbung hat. Dann wenden und weiter anbraten. Danach nehmen wir Wasser und löschen das Ganze mal ab. Ich habe im ersten Step so circa 2-3 Liter verwendet. Kommt ganz darauf an, wie groß euer Topf ist. Also 2-3 Liter in etwa braucht ihr auf alle Fälle. Wenn ihr das abgelöscht habt, gebt sofort das Stück Rindfleisch rein. Sollte noch zu wenig Wasser drin sein, füllt noch ein bisschen was nach. Das Rindfleisch sollte wirklich nicht viel aus dem Wasser herausragen. Nur ganz dezent darf es rausstehen. Im Idealen wäre es, wenn es genau mit dem Fleisch abschließen würde. Wenn ein bisschen was raussteht, wie gesagt, überhaupt kein Problem. Danach lassen wir das Ganze mal schön aufkochen und wenn es richtig qualmend kocht, drehen wir die Temperatur zurück auf eine relativ niedrige Stufe eures Herds und lassen das Ganze für so circa 45 Minuten köcheln. Ja, in der Zwischenzeit müssen wir nicht untätig sein, da könnt ihr auf der einen Seite eine aktuelle Folge meines zweiten Podcasts im Sprechkreuzl anhören, würde sich sicherlich von der Zeit her ausgehen. Und nebenbei aber auch noch ein bisschen weiter kochen, denn das Suppengemüse will zunächst gewaschen werden und danach geschält. Ja, wenn dann die 45 Minuten vergangen sind, geben wir das Gemüse in den Topf. Im Ganzen übrigens, noch nicht klein geschnitten, im Ganzen, weil damit es länger garen kann, weil sonst haben wir es relativ früh matschig, das wollen wir ja auch nicht. Und lassen es für mindestens 30 Minuten weiter köcheln. Wieder also auf der gleichen Temperatur bleiben, nur ganz leicht sieden lassen. Nach der Zeit holen wir mal das Fleisch und Gemüse aus dem Topf heraus. Fleisch sollte dann schon relativ schön angenehm weich sein. Ein bisschen Biss hat es noch, nicht ganz weich, aber ein bisschen Biss hat es noch. Und das Stück wickeln wir mal in Alufolie ein, links beiseite, damit es ein bisschen rasten kann. Danach nehmen wir die Karotten. Beim Suppengemüse haben wir normalerweise orange und gelbe dabei. Und die Peterswurzel, und die schneiden wir mal in Scheiben. Die müssen jetzt nicht ganz dünn sein, ich würde sagen so circa ein halber Finger dick in etwa. Also kann ruhig ein bisschen rustikaler sein, wie ich es so gerne sage. Ja, und Sellerie, der in der Regel auch immer dabei ist, den würfelt immer schön. Muss auch nicht so klein sein, können ruhig ein bisschen größere Würfel sein. Lauch und die Petersilienblätter an sich, die könnt ihr entsorgen, die benötigen wir nicht mehr in weiterer Folge. Jetzt nehmen wir unsere Suppe wieder und schauen, dass die wieder mal kräftig aufkocht. Also da drehen wir die Temperatur in die Höhe, lassen die mal aufkochen und dann wird sie mal gesalzen. Dann kostet ihr mal, ob sie schon die von euch gewünschte Menge Salz hat, dass sie schön kräftig ist. Und dann kommen die Nudeln hinein und die lasst ihr mal für 5 Minuten kochen. Es kann ruhig offen bleiben, es ist kein Problem, wenn ein bisschen Wasser verdampft. Dadurch erreichen wir eine noch aromatischere Suppe. In der Zwischenzeit schneiden wir unser Fleisch in Scheiben, die, würde ich sagen, circa so dick wie ein kleiner Finger, nur in etwa, nicht zu dünn machen, aber bitte auch nicht zu dick, weil das ist ja nicht so schön zu essen. Ja, und wenn wir das gemacht haben, kommen die Fleischscheiben plus das Gemüse wieder in den Topf hinein und dann lassen wir es noch leicht weiter köcheln, und zwar so lange, bis die Nudeln angenehm weich sind. Ja, und das war es dann auch schon. Dann einfach in einem Suppenteller schön anrichten, sprich eine Fleischscheibe hineingeben, ordentlich viel Nudeln mit Gemüse und der Suppe und man hat ein wirklich extrem sättigendes Essen. das aber auf der anderen Seite auch jetzt nicht so fettreich ist, also schön zu essen und das einen wunderbar herrlichen Geschmack hat. Also wer Tafelspitzen sowas liebt, also gesiedeltes Rindfleisch, wird auch diesen Eintopf lieben, nehme ich an. Ich persönlich mag Tellerfleisch sehr, sehr gerne. Und einen kleinen Tipp habe ich übrigens noch, was das Tellerfleisch betrifft. Wenn ihr sagt, will ich nicht selbst machen, würde ich gerne mal in einem Lokal essen, da kann ich euch eines in Wien nur wärmstens empfehlen. Und zwar das Rindfleischlokal oder Fleischlokal, sagen wir mal so, zum Renner. Oder Fleischlokal ist ein altes, traditionelles Gasthaus in Wien. Zum Renner, das findet ihr im 19. Bezirk am Nussdorfer Platz. Vorletzte Station der Straßenbahnlinie D, des D-Wagens. Und wenn ihr dort ein Altwiener Tellerfleisch bestellt, dann müsst ihr auf der einen Seite wirklich einen großen Hunger haben, weil die Portion ist gewaltig. Und es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Tellerfleisch. Wunderbar zartes Fleisch, viel Gemüse drin, viel Nudeln drin. Alles muss ich sagen, wirklich auf den Punkt, super gegart und auch im Geschmack ein Traum. Wer jetzt nicht nach Wien kommt, macht es mit meinem Rezept nach. Wie ihr seht, es ist wirklich einfach zu machen und selbstgemacht schmeckt es, finde ich, auch total gut. Aber wie gesagt, wenn ihr mal in Wien seid und sowas kosten wollt, bei dem kann ich euch das Lokal wirklich nur wärmstens empfehlen. Ja, und somit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn ihr noch Fragen zum Tellerfleisch habt oder generell Anregungen, Lob, Beschwerden etc., dann könnt ihr mich natürlich jederzeit gerne kontaktieren. Wie das geht, das erfahrt ihr. Na wo? Im Abspann, na klar. Ich sage wie immer, danke fürs Zuhören, wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.